Es riecht schon wieder Handschein, am Rund vom Tern die Saurierbein, der Kameramann wird düfter rü, oder was weiß ich. Was weiß ich? Was weiß ich? Was weiß denn ich? Es schneit schon wieder Blaue, warum blendet's noch Sirene durch? Der Papst lebt von der Brüderie, oder? Was weiß ich? Was weiß ich? Was weiß ich, was weiß denn es hagelt schön ein Eiskonfekt, das noch kocht, Wasser schmeckt, der Durchfall, der lebt in meinem Klo, wer so feilt mir jetzt vor seinen O. Was weiß ich? Was weiß ich? Was weiß denn ich? Ja, danke schön.